Ich brauche nicht zu sagen, dass die bekannt gewordenen Absichten auf die Kameraden, die in unseren Reihen standen, keinerlei Eindruck gemacht haben. Bald liefen im Bürgerbräukeller Meldungen ein, dass sich die Landespolizei aus dem Inneren der Stadt gegen das linke Isarufer vorschiebe und die Brücken mit Posten besetze. Die Unruhe im Bürgerbräukeller, wo nun auch aus Berlin Herr von Gräfe eintraf, wurde immer größer. Die Verworrenheit nahm zu. Wehmütig las ich meinen Aufsatz »Freiheit und Brot« im Völkischen Beobachter vom 9.11. Es war unmöglich, uns im Bürgerbräukeller einschließen zu lassen oder den Kampf aufzunehmen, der völlig hoffnungslos war. Auch ein Ausweichen nach Rosenheim kam nicht in Frage. Es gab für mich nur eine Möglichkeit und das war, friedlicher Zug in die Stadt und damit das Volk auf unsere Seite zu bringen. Dass dieser Zug selbstverständlich zu ernsten Zwischenfällen führen konnte, war mir mehr als bewusst. Doch das musste hingenommen werden. Darum stellte ich mich in die vorderste Reihe. Ich sandte auch einen Deutschen, der damals in meinem Hause Heilmannstraße 5 wohnte, dorthin zurück. Auch meinem Diener, Kurt Neubauer, gab ich diese Weisung, der sie aber, wie ich bald sah, nicht ausführte. Adolf Hitler sagt aus, bei dem Hinaustragen und einem etwaigen Ausweichen nach Rosenheim wäre der Kampf unausbleiblich gewesen. Wir mussten auch befürchten, dass die Leute von uns, die doch essen mussten, geplündert hätten. Ludendorff sagte deshalb selbst, wir gehen in die Stadt, um die öffentliche Meinung zu gewinnen, zu sehen, wie die öffentliche Meinung reagiert und wie dann die Herren Karl, Lossow, Seisser auf die öffentliche Meinung reagieren. Denn diese konnten nicht so unvernünftig sein, gegen das sich aufbäumende Volk mit Maschinengewehren vorzugehen. So wurde der Marsch in die Stadt beschlossen. Wir traten an die Spitze, wir machen es ja nicht wie die Kommunisten, die hinten Deckung suchen, wenn man auf die Barrikaden geht. Schäuble hatte damals eine Vorahnung. Er sagte mir, er fürchte, dies sei unser letzter Gang. Weber machte mich darauf aufmerksam, ich solle Ludendorff verständigen, dass vielleicht auf uns geschossen wird. Ich tat das, aber Ludendorff antwortete mir, wir marschieren. Ich lasse hier jetzt Oberstleutnant Kriebel über den völkischen Zug sprechen. Es wurde also beschlossen, den Zug zu machen. Ich gab Befehl, dass die Verbände, die sich im Bürgerbräukeller befanden, vor dem Keller antreten mit Front nach der Stadt. Dem Zug lag die Idee zugrunde, es sollte mit Musik und den Fahnen voraus eine Demonstration gemacht werden, um sich von der Stimmung der Bevölkerung zu überzeugen. Es wurde befohlen, Waffen entladen, es darf nicht geschossen werden, sämtliche Führer an die Front. Die Musik hatte sich aber inzwischen entfernt. Die Spielleute, die von irgendjemand vorne hingeschickt wurden, haben wir wieder zurückgeschickt. Die Spielleute hätten viel eher einen militärischen Eindruck gemacht. Der Zug war zunächst in Doppelgruppenkolonne aufgestellt, links die Nationalsozialisten, rechts Oberland. Bei den Nationalsozialisten war vorne der Stoßtrupp Hitlers in sehr geringer Stärke, dann folgten einige andere Hitlerverbände. Um es gleich vorwegzunehmen, der Stoßtrupp Hitler trug Seitengewehr aufgepflanzt, aber Gewehr umgehängt. Dagegen hatten die anderen Verbände bei dem Marsch Gewehr über, kein Seitengewehr und sie hatten nicht geladen. Später wurden die Marschkolonnen noch verdoppelt. Die Führer, die ohne Waffen und teils in Zivil waren, teils Offizieruniform oder die Verbandsuniform trugen, bildeten einen breiten Streifen. Im zweiten Glied waren allgemein die Freunde unserer Bewegung, darunter auch Oberlandesgerichtsrat von der Pforten, den lediglich die treue Freundschaft zu Pöhner diesen Zug mitmachen ließ. Er ist aus freien Stücken zur Polizei gegangen, um sich zu erkundigen, was mit Pöhner sei. Er konnte es nicht feststellen und glaubte nur, ihn am Fenster gesehen zu haben. Von der Pforten war ganz gebrochen. Aus Treue zu seinem Freund ist er mitmarschiert. Diese Treue zu seinem Freund hat er mit dem Tode besiegelt. Der Zug kam an die Ludwigsbrücke. Wir sahen auf der anderen Seite einen Pfosten von 8 bis 10 Mann. Nun wurde das Deutschlandlied angestimmt. Wenn Marschkolonnen zu 16 Mann ein Lied singen, so ist es klar, dass es so laut ist, dass einzelne Kommandos nicht gehört werden können. Ich sah, wie die Landespolizei Befehl bekam zum Laden. Auf unsere Zurufe, dass sie mit uns gehen sollten, dass Ludendorff und Hitler im Zug seien, wichen die Polizisten links und rechts auseinander und wir marschierten weiter. Was sich hinter uns zugetragen hat, weiß ich nicht. Inzwischen hatte sich rechts und links eine Menschenmenge angesammelt, die wie ein Bienenschwarm den Zug begleitete. Wie hier war auch vor dem Rathause die Menge, die gegen die Stadträte vorgehen wollte, von größerer Erbitterung gegen die Landespolizei als wir. Auf jeden Fall war kein Befehl von uns gegeben, die Landespolizisten festzunehmen. Wir wussten, sie folgten den Befehlen und taten ihre Pflicht schweren Herzens. Das sahen wir ihnen an. Auch der Offizier hat einen Befehl zum Schießen nicht gegeben. Ich habe ihn wenigstens nicht gehört. Auf dem Marienplatz wurden wir mit Jubel begrüßt. Alles rief Heil. Der Zug bog rechts ein und ich nahm an, dass jetzt der Weg genommen würde, den ich vorgeschlagen hatte. Als ich sah, dass der Zug weiter marschierte, dachte ich mir, Ludendorff marschiert den Weg mit uns, wir marschieren dann selbstverständlich mit. Sollte es zu einem Zusammenstoß kommen, dann solle er wenigstens nicht allein das Opfer sein. Eine Gruppe von Freunden verlässt sich in solchem Falle nicht, wenn sich aber der Fall wiederholen sollte, wären wir alle wieder auf der Seite Ludendorffs, auch wenn wir es mit unserem Leben bezahlen müssten.